Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier bei Radio LoRa und der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Ja, die Sendung heißt heute Der Geist von 68 und das Grundeinkommen. Viele historische Ereignisse haben dieses Jahr eine größere Zahl. Heute ist der Beginn des 30-jährigen Krieges von vor 400 Jahren, also 1618. Dann wird dieses Jahr 100 Jahre das Ende des Ersten Weltkrieges sein. Und wir haben 50 Jahre 68. Und alle diese Ereignisse haben große Veränderungen in der Gesellschaft herbeigeführt. Zum Teil sehr gewaltvoll, wenn wir an den 30-jährigen Krieg und an den Ersten Weltkrieg denken. Und die 68er-Bewegung war sicherlich die friedlichste von all diesen, aber hat nicht weniger bei uns in der Gesellschaft verändert. Aber was ist eigentlich das Besondere dieser Zeit von 68? Welche Perspektiven ergeben sich heute auf 68 und was wurde dadurch möglich? Die Welt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Die Wirtschaftsthemen geben stark die Impulse für den Wandel. Welche Parallelen gibt es da noch mit 68 und der heutigen Zeit, sowie dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ja grundsätzlich immer das Thema auch für uns in dieser Sendung ist? Und heute darf ich begrüßen im Studio zuerst mal unseren Gast, Helga Dörries. Hallo. Und mit mir im Studio sind Margit Voll, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik werden wir begleitet von Carlos Rivieres und Felix Jakowitz. Jetzt habe ich schon so ungefähr die Sendung skizziert, wo wir heute uns so bewegen werden. 68, also unser Thema, was uns da alles so bewegt. Und bevor wir vielleicht einsteigen, dann erstmal Musik. Und was passt hier gut dazu, besser dazu als The Way of Life von Rasmus Söderberg? I believe many times, then the trembling of stability, a breeze played me like chimes, cathartic cries and answers found were polluted by the truth, the flow of change to which we're bound makes conclusions of little use. So, 68, der Geist von 68 und das Grundeinkommen ist das heutige Thema in der Sendung. Und wir freuen uns, dass wir heute auch Helga Dörries bei uns haben, die natürlich in einer ganz anderen Lebensphase in ihrem eigenen Leben 68 erlebt hat. Und aber die Frage ist auch für uns alle dann insgesamt, die erste Frage, mit der ich gerne einsteigen würde, wäre: Was ist euch 68 begegnet oder auch vielleicht davor geschehen, dass zum Unterschied gemacht hat zu vorher, nachher? Also ich kann nur sagen, dass eine große, große Verbrauchtheit in der Luft lag. Also hauptsächlich familiär, aber auch in der ganzen Stimmung der Zeit. Es war in irgendeiner Weise eine Unaushaltbarkeit. Man konnte diese Unlebendigkeit, dieses Ertragen, also nicht mehr aushalten. Es war zum Beispiel am Familientisch immer sehr nervig, wenn nur noch in Phrasen gesprochen wurde, in aller Verbrauchtheit. Also es gab keine Sätze, die man nicht schon kannte. Und das hat einen sehr unruhig gemacht und auch wütend. Und das war ja eine allgemeine Stimmung. Also dieses hat ja jeder Jugendliche eigentlich erlebt. Es war zum Beispiel so, man saß am Familientisch mit Onkel, Tanten und diesen dazugehörigen Menschen und es wurde zum Beispiel über das schöne Wetter gesprochen, so abgrundtief verbraucht. Also ich war damals, wie alt war ich denn, 26 oder 27 und mir war so, als wäre in diesen Worten, die gesagt wurden oder diesen Beschreibungen über das Wetter allein, keine Lebendigkeit. Und die Welt draußen, die brodelte. Es gab die Atombombe, auf der wir saßen. Und es wurde aber Aprikosenkuchen gegessen. Und über diese Bedrohlichkeit und Gefährlichkeit in der Welt nicht gesprochen. Es wurde vermieden und immer mit den gleichen Worten ist man umgegangen. Es war zum Beispiel eine Stimmung. Danke, Helga. So als Vorgeschichte. Vorgeschichte, ja. Das war die Stimmung in der Welt, die ich so empfunden habe. Diese, um es jetzt zusammenzufassen, eine absolute Verbrauchtheit in allen Bereichen. Wurde denn über den Zweiten Weltkrieg gesprochen zum Beispiel? Da wurde in der Weise gesprochen, dass die Onkel sagten, ihr hättet aber im Krieg sein müssen. Also, und ich habe dann erwidert, wir sind aber nicht im Krieg. Wir können jetzt einen Krieg entzünden auf die Weise, dass es besser wird in der Welt. Also, es wurde immer, wir waren ja nicht im Krieg. Ja, also, diese Bemäntelung immer, ja. Wurde unter den Teppich gekehrt, was im Krieg los war, was die Väter gemacht haben. Vielleicht erzählt uns Jochen mal dazu, von, wenn wir so ein bisschen altersmäßig jetzt zur Jugend rekrutieren, langsam. Ja, ich bin 16 Jahre später wie Helga auf die Welt gekommen und 1956? Ja, ja. Und also, wenn ich mir überlege, wie ist mir 68 entgegengekommen, da gibt es einfach eine so eine Schlüsselsituation und dazu muss ich sagen, dass das aber schon in den 70er Jahren war. Also ich könnte mich auch als 76er bezeichnen, weil 68 war ich ja dann erst 12 Jahre alt. Und das war irgendwie mitten in der Fußgängerzone. Ich weiß nicht, ob sie damals schon eine war oder auch nicht. Ja, ich denke, es war eine Fußgängerzone. Und da standen so zwei, ein Mann und eine Frau, und verteilten die Zeitschrift »Wir wollen alles«. Und so, wie das ist, wenn man so jung ist, also mit einem Blick sah ich irgendwie, wie besonders diese beiden Menschen waren. Weil ich würde sagen, von den Zehenspitzen bis zu den Haarspitzen waren sie einfach präsent. Sie waren da, sie waren gegenwärtig. Und das war eigentlich schon Aussage genug. Also diese Art, wie sie eben da waren und nicht verstellt waren durch tausend Zwänge und Verstellungen und sonst was. Und so dachte ich mir, als ich sie sah, ja, die Richtung, da will ich hin. Ja. Und da gab es ja dann auch in Wilbertshofen so ein Stadtteilzentrum und das hing zusammen. Es gab eine kleine Gruppe, die hat sich stark an Italien orientiert, Lotta Continua, die ist Arbeitersache. Also da bin ich dann auch ab und zu hingegangen. Aber das ist dann die Fortsetzung. Also das Schlüsselerlebnis ist eigentlich diese Situation. Ja, schön. Margit, wie ist es bei dir gewesen? Wie ist dir 68 begegnet? Nochmal 5 Jahre jünger? Ja, also ich wurde im November 68 7 Jahre alt und kam in diesem Herbst in die Grundschule. Das ist also nicht ganz spurlos vorbeigegangen, aber sicherlich anders. Es ist nicht gar nicht spurlos vorbeigegangen. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeit, und ich vermisse sie, kann ich gleich dazu sagen. Wir bekamen daheim in der Familie den ersten Fernseher. Das war natürlich was ganz Neues und Interessantes. Vorher gab es den nicht, und ich kann mich noch gut an die vielen Fernsehbilder erinnern in den Nachrichten. Da waren die grauenvollen Bilder des Vietnamkriegs natürlich. Das war entsetzlich. Dann wurden die Demos gezeigt, wo Studenten demonstriert haben gegen den Schah von Persien. Oder man sah Sit-ins in den Unis, wo die Studenten miteinander diskutiert haben. Und mein Opa hat sich immer aufgeregt, zum Beispiel, dass die Studenten heute diskutieren. Denn zu ihrer Zeit, da gab es nichts zu diskutieren, man musste einfach parieren bei ihren Eltern. Genau, und also ich kann mich gut an Rudi Dutschke erinnern und an Benno Ohnesorg, als der starb bei einer Demonstration, an Rainer Langhans und die Kommune 1, das ist mir sehr in Erinnerung. Durchs Fernsehen. Durchs Fernsehen, genau. Mhm. Und natürlich, meine Mutter und auch Tanten zogen Miniröcke an. Es war eine ganz andere Zeit, es war mehr Farbe im Leben. Obwohl es noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher war, schätze ich mal. Das war ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Aber das Leben ist bei dir sehr nahe gekommen. Was draußen passiert ist, was du wahrscheinlich direkt in deinem Lebensumfeld, Schule und Elternhaus gar nie so erfahren hättest, kann das sein? Durch Fernsehen? Klar. In Schwabing natürlich schon. Da war das Wolkenhaus in der Herzogstraße und in der Leopoldstraße. Da gab es so Buden, wo es dann Hotdogs gab. Das war was Neues. Und Softeis, an das kann ich mich erinnern. Und wo die an der Ecke Einmillerstraße, wo die Gammler, sogenannte Gammler, saßen am Boden. So ältere Gammler und miteinander diskutiert haben. Und ja, Hippies, kann man vielleicht auch sagen. Hippies, genau. Dann war ja auch immer so der Leopoldstraße entlang so eine Ausstellung, wo Maler ihre Bilder ausgestellt haben und wo man Bilder kaufen konnte. Oder auch Armbänder, so bestimmten Schmuck, Indianerschmuck und sowas. Genau, und die Jeans kamen natürlich auf. Die Männer tragen Jeans und auch die Frauen und lange Haare und bunte Kleider. Und auch die Tapeten waren ganz peppig und bunt. Also sehr viel visuelle Eindrücke sind es für dich gewesen in deinen jungen Jahren dann. Ja, genau. Jetzt muss der Jürgen noch drankommen. Oh, ja. Er hat es mir schon angekündigt gehabt, dass ich nicht raus darf. Ja, einfach weil es auch wichtig ist zu verstehen, wo wir uns jeweils zeitlich einsortieren. Nun, bei mir sind es weitere 5 Jahre. Das heißt, ich bin im zarten Alter von 2 Jahren gewesen, als 68 geschehen ist. Und also ich kann damit nicht sagen, dass ich 68 erlebt hätte. Aber andererseits habe ich natürlich später schon irgendwie auch mitbekommen, das muss irgendwo Anfang der 70er Jahre gewesen sein, wo also konservatives Elternhaus, mein Vater war einiges älter, und wo ich mitbekommen habe, wie so die Stimmung ist und wie so diese Entwicklung in der Gesellschaft sehr konnotiert bemerkt werden. Also der Begriff Hippie wurde natürlich in einer Form genannt, die nicht wertschätzend, sondern abschätzig gewesen ist. Und irgendwo hatte ich das Gefühl gehabt, dass da so eine Abschätzigkeit zum einen mal und zum anderen auch so irgendwie ein Misstrauen gegen diesen Menschen da ist. Und ich hatte die in den Fußgängerzone in der Stadt gesehen gehabt, in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Und ich hatte so das Gefühl gehabt, wieso denn, die sind doch gar nicht irgendwie gefährlich, die wirken doch irgendwie ganz, ganz nett, so irgendwie gut, lange Haare, ob das gefällt. Also mir hat es jetzt nicht gefallen, aber irgendwie die Bedrohlichkeit habe ich nicht empfunden gehabt. Also sie traten dann so in deinen Umkreis, 68 mit... Naja, nicht 68, dann 72. Also das ist die Erinnerung, geht so oft in dem Zeitraum 72, 74 irgendwie sowas rein. Genau kann ich das nicht mehr sagen. Klar. Aber das ist natürlich nochmal ein anderer Zeitpunkt. Jetzt machen wir vielleicht Musik. Genau, und der nächste Titel ist von Benoît Stanek, Lila. Thank you. Pourquoi le temps s'arrête précisément quand tu es avec moi, Lila? Et pourquoi les gens paraissent insignifiants quand tu es là tout près de moi? Pourquoi ma vie n'a plus la même saveur et pourquoi mon café n'a plus la même odeur? Pourquoi mon ventre se noue et pourquoi j'en perds presque la vue quand tu dis nous au lieu de je ou tu ou tu? Tu sais, j'en souffre encore et ces histoires de sort, c'était pas des bobards, Lila. Les coups de foudre en un clic, les journées sur mes tics, j'ai même pas eu besoin de ça. L'ange n'a pas raté sa cible, la flèche a tapé dans le mille et m'a prise au dépourvu. Telle la cigale et la fourmi, j'étais bien mal loti quand ta bise fut venue, fut venue. Die gesellschaftlichen Änderungen sind heute unser Thema und wir betrachten da besonders jetzt mal 1968, was dort an Geist entstanden ist und was das für uns für heute für Bedeutung hat oder auch ins Sagen kann. Vielleicht für auch das Grundeinkommen dann. Aber nachdem wir jetzt erstmal so geschaut haben, wie uns 68 begegnet ist, wäre so für mich die interessante weitere Frage eigentlich, was ist denn für 68, ja, was bedeutet euch 68 und was ist für 68 charakteristisch? Also ich denke, die jungen Menschen 1968, die da junge Erwachsene waren, Jugendliche waren, die haben einfach ihren Eltern Fragen gestellt. Die haben zum Beispiel gefragt, Vater, was hast du denn gemacht im Zweiten Weltkrieg? Mhm. Wie war denn das mit den Juden? Hast du da auch mitgemacht? Mhm. Und Juden vergaßt? Also dieses kritische Hinterfragen, das nicht einfach etwas stehen lassen, eine gewisse Aufmüpfigkeit, eine gewisse Aufgewecktheit, kann man auch positiv formulieren. Mhm. Ich denke, dass Helga ja das schon auch beschrieben hat, wie es eben vorher war. Ne? Und das, also Stichwort Restauration, also die 50er Jahre, also meine Eltern, würde ich sagen, waren stark dadurch geprägt. Mhm. Und irgendwie war es wie so eine Art Gestank, bildlich gesprochen, also der Verdrängung, ne? Also der Schuld auch, der Verstrickung in Schuld und des nicht offen Zugebens. Also das war so unerträglich. Und irgendwie für mich damals auch so ein Kampf, also ich hatte so einen Eindruck, ich muss kämpfen, mich da nicht hinein verstricken zu lassen als Komplize. Ich will meine moralische Integrität verteidigen. Also deswegen hat es einen ganz stark für mich einen moralischen Aspekt gehabt. Also wie kann ich ein Leben führen, zu dem ich stehen kann? Ja. Und also deswegen ging es auch sehr an die Lebensführung ran. Es hatte einen sehr stark existenziellen Punkt. Dieser existenzielle Punkt war in manchem durch diese existenzialistischen Strömungen vorbereitet. Mhm. Also dass man sich eben sah, also welche Entscheidungen treffe ich in meinem Leben? Es hatte dadurch einen starken Bezug auf den Einzelnen, aber zugleich weltweit. Also man kann sagen, das war charakteristisch auf der einen Seite eben Individualisierung und auf der anderen Seite aber Verbundenheit, dass man irgendwie in jeder Hinsicht überlegt hat, wie kann man Dinge menschlicher gestalten, wie kann man Zwang und sogenannte Sachzwänge, wie kann man das rausbringen, loslassen. Also die Individualisierung sehe ich ja nicht in dem Sinne, dass, sehe ich mehr darin, dass man dem nachgeht, was man selbst in sich findet, an Ideen hat, an Empfindungen hat. Mhm. Ja. Es geht ja nicht hier um, also ich nehme es so wahr, dass es weniger um Egoismus gegangen ist dabei, sondern um das Erkunden von, was kann Leben sein, wie kann Leben anders sein gegenüber dem, was in der Vergangenheit zu auch gräußlichen Zeiten geschehen ist. Das Dritte Reich war ja erst kurz vorbei. Mhm. Aber es waren ja auch ganz tiefe Dinge in einem. Also ich frage mich immer, heutzutage wird das ja sehr missbraucht, dieser Begriff Zeitgeist. Und wenn ich jetzt empfinden will, was könnte denn der Zeitgeist sein, also der in hohem Maße in den 68er zu spüren war, der ist immer zu spüren. Und was wäre der Zeitgeist? Also ich glaube, und das war damals etwas in einem, ja, es war eine Instanz des Gewissens, also dieses nicht mehr aushalten können von dieser Unlebendigkeit und unbeteiligt sein. Da war in einem eine Instanz, die man vielleicht Gewissen nennt. Also es konnte für mich nicht mehr so weitergehen. Mhm. Es konnte nicht weitergehen. Ich meine, wenn die Frage nach dem, was habt ihr während des Dritten Reiches getan, was habt ihr gewusst, all diese Fragen dastehen, dann ist das eine sehr tiefe Frage nach dem Moralischen, nach der Moralität. Wie habt ihr euch verhalten? Wie bezieht ihr euch heute dazu? Das sind ja eigentlich zwei Fragen, die da unter Umständen implizit sind. Das muss ja gar nicht unbedingt direkt der Vorwurf sein, aber es kann es natürlich auch beinhalten. Ich meine, wir waren auch erschüttert über das, was wir mitbekamen, was kurz vorher auf der Welt passiert war. Ja, klar. Fühlten uns da auch angesprochen und sagten, jetzt müssen wir auch klar einen Tisch machen hier. Also genau. So geht's nicht, das irgendwie immer zu wegdrängen und so. Genau. Also sonst kann man gar nicht mehr leben, wenn man das nicht in Worte fasst. Ne? Ich hatte immer innere Fragen und hatte immer das Gefühl, das darf nie wieder passieren und nie wieder von unserem Boden ausgehen und auch sonst auf der Welt nicht. Das war wirklich ein Grauen. Also diese Fragen auch gestellt, ins Außen gebracht? Ja, die wurden aber unter den Teppich gekehrt. Also die Antworten wurden darauf verweigert, aber du hattest sie gestellt gehabt? Nicht so explizit. Okay, ein paar. Da war ich noch zu klein. Ein paar Versuche und dann auch Rückzug. Da war ich noch zu klein. Mhm. Ich meine, ich war 68, 7. Mhm. Das kam dann erst ein bisschen später, mit 18, 17, 18, 16 auch. Mhm. Aber es wurde in der Verwandtschaft, wenn das Thema aufkam auf den Zweiten Weltkrieg, wurde sehr schnell wieder über das schöne Wetter gesprochen. Ja, ja, und es ging sogar so weit, dass man also den Kindern oder den Jugendlichen Einhalt gebot mit dieser Phrase, da müsste ja wieder ein Hitler her. Mhm. Als Unruhe gespürt wurde. Mhm. Vor der Revolte noch wurde das ja gespürt. So dumm war die alte Generation nicht. Also da müsste aber wieder Ordnung her. Mhm. Das waren Menschen, die ein Jahrzehnt gerade aus dem Krieg zurückgekommen waren. Onkel, die so sprachen. Mhm. Ich kann mich in der U-Bahn auch erinnern, dass gerade Jugendliche oft zusammengestaucht wurden von irgendeinem alten Herrn und gesagt haben, ja, da müsste mal wieder der Hitler kommen und aufräumen. Ja, wobei das war ein Teil der Sache. Genau. Ich würde jetzt auch für mich den Egoismus nicht ausgrenzen daraus, weil ich eben sagen würde, gut, ich will es ja nicht beschönigen. Aber sag mal, was schon klar war, war, dass wir, also ein anderer Aspekt, dass wir sehr stark wirklich hinschauen wollten, was wirklich im Leben passiert. Und diese ganzen endlosen Mengen von Vorschriften, wie man sich da und dort zu verhalten hat und wie man Karriere macht und also diese ganzen von außen kommenden Vorschriften, also dass wir da nicht mitmachen wollten, also sondern viel stärker von uns her bestimmen wollten, wie wir leben. Genau. Und auch eben an viele Tabuthemen einfach rangehen wollten. Also die wollten das, also eine Weigerung, da war also eine Schicht von Kultur fortzusetzen, weil die halt unwahrhaftig geworden war, grotesk. Abgehoben vom wirklichen Leben. Ja, und ich muss auch sagen, das war ein Aspekt, der dann auch dazu führte, dass wir uns für Karl Marx interessiert haben, weil das vor 120 Jahre vorher auch sein Thema gewesen war. Also die Frage, das wirkliche Leben, was passiert da und wie steht das wirkliche Leben zu diesen Moralvorstellungen, die einfach nur aus dem Kopf kommen oder aus irgendwelchen Uralttraditionen. Genau. Und man wollte keine klassische Musik mehr, man wollte lieber die Beatles hören oder Popmusik, selber Musik machen. Das haben ja auch viele gemacht, die dann Gruppen gegründet haben. Musik war auch total wichtig. Genau, das war ganz wichtig. Bevor wir uns anschauen, was wir an 68 oder ihr an 68 vermisst, vielleicht passt dann jetzt gut Musik auch an der Stelle. Und ich darf ankündigen, I am immortal. Ich bin unsterblich. Ja. Passt eigentlich gut. Wow. can survive 25. Oh, how time flies. The curtain descends, but darkness, my friend, this is not. Then it went free falling in the blink of. Zeit rennt uns. Es gäbe so viele Themen, so Spannendes, was wir hier alles, was ich alles höre von hier, von meinen Menschen, mit denen ich hier ins Studio bin. Aber ich möchte jetzt mal zusammenfassen den nächsten Block mit drei Fragen gleich. So, und ich würde es mal zusammenfassen: Was vermisst ihr an 68? Was ist der Schatten von 68? Und was hat sich aus 68 gebildet oder nicht gebildet? Das ist ja irgendwo so vielleicht ein Aspekt, den wir jetzt mal anschauen könnten. Also ich vermisse ganz klar die Aufbruchstimmung, diese Leichtigkeit des Seins, die da irgendwie aufkam. Und es war ein Impuls, den alle im Inneren spürten. Jeder, also meine Freunde waren auch so drauf wie ich. Die wollten Ökologie, die wollten gesund leben. Die ersten Naturkostläden entstanden. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie wollen wir überhaupt leben? Wir wollten nicht so spießig leben wie die Eltern, sondern wir wollten freier zusammenleben und vor allem zusammenleben und auch zusammenarbeiten. Also ganz neue Arbeitswelt eigentlich und entwickeln. Und vor allen Dingen. Vielleicht ist es interessant dabei, einfach zu sehen, dass es den Aspekt gibt, dass natürlich das auch eine Zeit gewesen ist, in der der Wohlstand gut gewesen ist, sehr gut sich entwickelt hat es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und die Verteilung des Wohlstandes noch relativ breit gewesen ist. Das ist einfach vielleicht eine Bedingung, die vielleicht da eine Rolle spielt. Mhm. Und da spüre ich wieder, dass in dieser Zeit wir auch Opfer gebracht haben. Also wir haben, alle Beteiligten oder weitgehend haben jede Form von Sicherheit abgelehnt. Mhm, also dieses Wohlleben war uns so verdächtig und so uns verfälschend. Und wir haben auch gespürt, wie wir eigentlich zu unserer ganzen eigenen Wesenheit kommen durch diese Aufbruchstimmung, von der du gerade erzählst, Margit. Mhm. Auf jeden Fall habe ich an all meinen Leuten um mich herum erlebt, dass sie also ganz und gar nicht gewillt waren, in Anstellungen zu gehen, wo sie wussten, da müssen sie ihr echtes Wesen für eintauschen. Ja? Stimmt, also das war auch wichtig. Das war eine ganz wichtige Sache. Weil, jetzt aber korrigier mich, weil es vielleicht auch so gewesen ist, dass es solche materielle Not, wie wir sie heute erleben, die heute Hartz IV darstellt, noch gar nicht so gegeben hat. Die Mieten waren nicht so hoch. Es war irgendwie mehr so spielerisch ein Leben gestaltbar, außerhalb von Sicherheit. Ja, das ist natürlich ein Aspekt. Aber es wurden auch große Mieten gebracht. Mhm. Ich würde gerne noch das sagen, also wo ich jetzt vorhin die Musik hörte, irgendwie war es ein Kampf auf Leben und Tod. Weil ich würde sagen, so wie uns die alte Welt entgegenkam, hatte ich wirklich den Eindruck, sie wollen Zombies aus uns machen. Und dann war einfach der Kampf, nein, ich will aber nicht. Ich mache nicht mit, ich will einen anderen Weg gehen. Und dann kann man natürlich sagen, also in der Hinsicht, also haben wir viel erreicht. Also ich habe einen anderen Weg gefunden, auch mit riesigen Opfern. Und andere haben auch einen anderen Weg. Und Wege wurden überhaupt gesellschaftlich akzeptiert, die vorher nicht akzeptiert waren. Also da ist einiges in Bewegung gekommen. Was wir nicht geschafft haben, wir haben leider die Welt nicht so ändern können, wie wir es wollten. Also da sind wir weit ab vom Ziel, sage ich jetzt mal. Aber das kann man natürlich auch überlegen, warum. Wir hören aber nicht auf, dran zu arbeiten. Ja, klar. Aber diese 68er, die wirken ja in irgendeiner Weise und ganz unbedingt, würde ich sagen, noch in unsere Zeit hinein. Also das ist schon so. Wir haben zwar nicht mehr, die Menschen haben nicht mehr diese Lebendigkeit, diese Aufsässigkeit, diese Wut und vor allen Dingen diesen unglaublichen Mut und was noch höher ist als Mut, diese Kühnheit, die in der Zeit lebte. Also das Wort Kühnheit, das trifft also mehr zu als Mut und Wut für die Zeit. Denn da gab es Menschen, die auf der Strecke geblieben sind und wirklich ihr Leben gelassen haben. Was ich einzuwenden möchte, ist, 68 hat die Konventionen der Vorkriegs- oder der Kriegsgeneration aufgebrochen, die sehr steril und sehr tot sind, so wie auch du, Helga, das ja auch beschrieben hast. Das ist ja nur ein Phänomen von dem Ganzen. Was passiert ist, und da kommt vielleicht die Unzufriedenheit her, dass sich eine neue Ordnung, gebildet hat. Aber es ist trotzdem auf ganz anderen Paradigmen oder ein wenig auf anderen Paradigmen aufgebaut als davor. Nicht auf dem Schweigen, sondern letztendlich auf einem guten Lebensweg suchend. Ich würde sagen, ich meine, was unsere Schwierigkeit war, dass, also einerseits die Studentenbewegung, da habe ich danach gesagt, die wurden eigentlich meine Ersatzeltern. Und was ich mit von ihnen lernte, war, dass man wirklich auf dieser Erde seinen Verstand gebrauchen kann, um etwas zu verändern. Das war dann auch das, was ich von den Leuten lernte, die am Anfang die Grünen geführt haben, dass ich einfach beeindruckt war und dachte, ey, da, man kann was machen. Ne? Mhm. Das war für mich also total wichtig. Aber die Schwierigkeit war, dass wir eigentlich uns, wir haben das ja mal in der Vorbereitung so formuliert, wir waren weiter, als wir waren. Also wir haben uns sozusagen in unseren Empfindungen selber überholt und wussten dann nicht, wir hatten keine Begriffe, wir wussten nicht, wie machen wir dann jetzt weiter. Und das war ja dann auch Anfang der 70er Jahre so, da erinnere ich mich noch gut, wie ich durch Schwabing gelaufen bin, 15, 16 Jahre alt, und die einen sind zu Hare Krishna gegangen, die anderen sind zu Mahesh Yogi gegangen, die dritten sind zu den Roten Zellen gegangen, so hieß es damals, die vierten und die fünften und so weiter, manche sind in die SPD eingetreten worden, Jusos, andere gingen zur DKP und litten da vor sich hin für lange Jahre. Also ich spürte damals, und Musik, also es fächerte sich total auf und es war eigentlich immer so die Suche, also eine riesige Suchbewegung. Eigentlich, und ich denke mir, gut, für mich wurde es dann später das Anthroposophische, wo ich Begriffe fand, um damit überhaupt umzugehen. Klar. Also ich denke, das war halt die Schwierigkeit. Also wir hatten da weil wir keine brauchbaren Gedanken hatten, die dazu passten, konnten wir dann nicht gut weitermachen. Und das wirkt bis heute nach. Man kann sich ja auch fragen, vielleicht ist 68 noch gar nicht zu Ende. Vielleicht war es ein Impuls, der immer noch weiter in der Luft ist. Und die Frage ist dann eher, ja, wie können wir lernen, damit umzugehen? Ja, wichtig wäre ja auch, diesen riesigen Rollback oder diese Rollbacks zu stoppen. Also den Neoliberalismus zum Beispiel. Es ist ja eine furchtbare konservative Welle zurzeit, also mindestens seit 1981, da habe ich das so erlebt. Das erlebe ich ziemlich unlebendig auch wieder und es ist ja auch heute nicht zum Aushalten. Jetzt wage ich mal eine kühne These, ich weiß, die ist kühn, aber ist vielleicht der Neoliberalismus ein Stück weit auch gestützt oder gestärkt worden aus der 68er Bewegung, weil vielleicht der Schatten von 68 auch gewesen ist, dass Menschen sich danach oder durch diesen Prozess in Armut hineingekommen sind. Und dass dadurch auch so diese Erkenntnis gekommen ist, nein, ich muss auch für mein wirtschaftliches sorgen und das hat eine große Bedeutung. Ich würde es anders sagen. Ich erinnere mich, Portugal 1978 auf dem Campingplatz. Ich traf einen Herrn aus Großbritannien. Und wir diskutierten und zu meiner Überraschung unterstützte er Thatcher. Und ich würde sagen, na klar, ich meine, die Kehrseite von 68, also ich will da eben nichts beschönigen, dass es eine gewisse Enthemmung, ne? Also auf allen Gebieten und insofern auch eine Enthemmung des Egoismus. Also ich würde sagen, das gehört schon dazu, was dann in die Richtung gehen konnte, dass man eben Freiheit, also freies Unternehmertum und Geld verdienen und so weiter. Also freier Materialismus statt freier Geist. Ja. Und leider eben eine solche Enthemmung, dass diese ganzen guten, diese ganze gute, unerhörte, lebendige Bewegung dann leider doch auch in Gewalt umschlug. Klar, es gab die Erscheinung der RRF. Ja. Und ich würde sagen, dass die nicht die ganze Sache vergiftet hat, aber eben doch sehr fragwürdig gemacht hat. Und aber dann auch wieder dieses Erlebnis in diesem Chaos, auch in diesem Chaos mit der Gewalt, ist dann auch bei den Menschen eben genau das Brauchbare entstanden, die Welt zu gestalten. Also nicht nur wütend zu sein und Demos zu machen und auch nicht nur schöne Lieder zu singen, sondern aus dieser Gewalttätigkeit heraus kam auch das Bedürfnis, jetzt wollen wir auch eine noch nie dagewesene Ordnung schaffen, die Welt gestalten. Und das ist nicht einfach. Der Jochen hat so schön gesagt neulich, wir sind an unsere Individualität noch nicht so gewöhnt. Ja? Also auch in allem Ordnungssinn und Gestaltungssinn. Da hat er recht. Wir sind an unsere Individualität noch nicht so gewohnt. Und vielleicht braucht es eine Phase, in der man sich auf das Sofa zurückzieht. Man sollte aber auch nicht vergessen, die ersten Bomben kamen vom Verfassungsschutz. Also zum Thema Gewalt. Ja. Aber Sofa ist der Titel von so einem nächsten Lied von Daisy May. So, ein bisschen frische Luft war erforderlich, auch hier im Studio. 68 haben wir jetzt schon einiges erkundet, den Geist von 68. Und so ein wenig kommt natürlich noch die Frage in den Raum, die wir erörtern wollen, natürlich welchen Bezug zum Grundeinkommen, aber vielleicht einfach mal so eher die Frage nach den Parallelen zum einen, die wir schon ein Stück weit angetippt haben, und zum anderen, warum ist der Zeitgeist jetzt so anders? Tja, wir haben eine lange Ära konservativer Politik hinter uns, die so Beton über alles Lebendige gießt, habe ich den Eindruck. Das fällt mir auf. Wobei Sie es konservativ ja, also vom Bewahren, das Bewahrende, was Sie versucht haben, war eigentlich das Materielle zu bewahren. Und irgendwie so richtig ist es Ihnen nicht gelungen, nicht für alle, nur für diejenigen, die schon haben, haben Sie das Gravitationsgesetz bestärkt. Genau. Viel Geld zieht mehr Geld an. Aber ich würde es mal andersrum formulieren. Also ich würde sagen, erstens ist es ja, diese vielen Ansätze, es ist ja nicht vorbei. Ne? Also es ist also die Frage, ob es wirklich einen anderen Zeitgeist gibt. Ich merke so, wo wir uns jetzt mit 68 beschäftigt haben, also dass ich das mir hinter die Ohren schreiben sollte oder das auch wieder von dem lernen könnte, was damals geschehen ist. Also die Bedeutung des ungeknickten, unverfälschten Engagements Einzelner. Also damals, also ich meine, es waren nicht nur leichte Zeiten, es waren auch die Zeiten von, die Polizei trat Wohngemeinschaftstüren ein, überwachte uns nach Strich und Faden und so weiter, also es waren auch brutale Zeiten. Aber das andere ist, also damals war ja überhaupt die Erringung von Mehrheiten endlos weit entfernt, auch noch als die Grünen gegründet wurde, wo ich die Grünen damals unterstützt habe, dann war das auch noch weit entfernt, dass sie mal Regierungspartei werden würden und so. Also das heißt, dass die Wirkungen, also dass man einfach sieht, die Wirkung kultureller Initiativen. Und ich sehe ein Stück weit die jetzige Situation schon auch dadurch verursacht, dass eben Rot-Grün halt derartig stark sich ans Überkommene angepasst hat, im Grunde in vielem so eine Art Türöffner des Neoliberalismus gemacht hat und dadurch halt im Grunde eine konstruktive Perspektive aus dem politischen Raum verschwunden ist. Mhm. Ja, also das ist, also da sehe ich schon viele Punkte. Und das andere ist natürlich, wie wir überhaupt auch wieder uns an die großen Fragen ranwagen, weil das fällt auch auf, dass damals eben viele den Mut hatten, eben die Weltwirtschaftsordnung in Frage zu stellen. Also in der Hinsicht sind die ja weitergegangen, wie wir jetzt, würde ich sagen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Also letztendlich hatte die rot-grüne Regierung unter Schröder den Gemeinschaftsgedanken zurückgedreht auf den individuellen Perspektive. Und damit eigentlich das, was in 68 wirklich im Vordergrund gestanden hat, irgendwie übersehen. Du wolltest was sagen, Margit. Ja, ich finde, es geht ja um den Menschen. Es geht darum, ist die Wirtschaft für den Menschen da oder ist es umgekehrt? Sind die Menschen nur Zinssoldaten, die für die Wirtschaft da arbeiten müssen? Das sehe ich eigentlich nicht so. Also die Welt sollte ja eigentlich immer menschlicher werden und es ist genug für alle da, haben wir ja schon öfter besprochen hier. Und wir könnten alle miteinander eine moderne Gesellschaft entwickeln, also wo keiner rausfällt, wo jeder genug Einkommen hat und wo die Religion völlig egal ist, wo die Hautfarbe egal ist, wo jeder angenommen ist in der Welt. Und da sehe ich die Chance vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist so ein Anfang zumindest für alles. Ich bin für Reichtum für alle. Also das ist möglich, bin ich sicher. Klar, zumal wenn es um den wirklichen Reichtum geht. Also nicht nur die Finanzen, sondern das Leben, der Lebensreichtum. Das Leben, genau, dass ich authentisch leben kann und frei leben kann und mein Leben eben gestalten kann. Und die Menschen vor allen Dingen auch ihr Potenzial entwickeln können. Genau. Das können sie in dieser Unkultiviertheit, in der sie leben müssen, nicht unbedingt. Nein, weil da viele Fähigkeiten ja auch verloren gehen, wenn man irgendwo... Ja, immer ans Überleben, das haben wir ja auch schon. Wenn der Mensch ständig ans Überleben denken muss, dann ist er in einer Kulturlosigkeit auch mit sich selber, ja. Das darum der Gedanke und die Anmaßung des Grundeinkommens. Die Anmaßung? Ja, weil das ist schon eine Anmaßung in dem Sinne, dass wir das auch fordern sollten und haben wir ja auch getan im Angesicht dieser unglaublichen Ungerechtigkeit und wo eben nur auf diesen materiellen Reichtum gesetzt wird und nicht auf die Fähigkeit des Menschen. Und die Fähigkeit des Menschen brauchen wir aber, um die Welt einzurichten und gesund zu machen. Genau. 68 ist so eine Art Evolutionsstrom, der eben auch weitergehen kann und alle Menschen befreit. Ja, ich denke, in 68 ist das Thema des Moralischen im Vordergrund gestanden. Und es war eine große Befreiungsbewegung in der moralischen, in der Gewissens-, auch in der Empfindungsfrage. Und da sind wir definitiv einen Schritt weiter, haben wir Entwicklungen erfahren als Gesellschaft. Was den Thema der Freiheit betrifft, kommen jetzt immer mehr schleichend durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte aus der wirtschaftlichen Entwicklung heraus ein schleichender Prozess, der die Freiheit wieder reduziert. Und von der Seite her, und auch das Soziale, von der Seite her kommt eigentlich wiederum eine moralische Frage, diesmal aber mit einem anderen Schwerpunkt, eigentlich der sozialen Frage in den Vordergrund. Mhm. Und ich denke auch, je länger das aufgeschoben wird, die Diskussion oder die Auseinandersetzung mit den Themen, umso intensiver und so heftiger kommt dann wieder eine Bewegung, ich nenne es jetzt mal Bewegung wie 68 dann zum Vorschein. Denn es wird irgendwo etwas entstehen, wieder ein Unmut, eine Unzufriedenheit, ein so kann es nicht weitergehen, die dann wirklich dazu führt, wo die Leute sagen, nein, jetzt muss sich was verändern. Das ist und ja auch schon im Gange. Also, das ist im Gange, nur auf kleinen gesellschaftlichen Ebenen teilweise, auf der großen Politik wird es stark abgelehnt. Und das führt dazu letztendlich, dass die heutige Politik nimmt die Rolle ein der Eltern, die früher das am Tisch praktiziert haben. Und je früher die Politik das Thema des Grundeinkommens aufnehmen würde, desto mehr würde sich die Bewegung evolutionär entwickeln, statt dann in einer starken Energie. Ja. Naja, wobei ich so denke, vielleicht sollten wir auch das von den 68er lernen, dass wir uns um die Mehrheitsverhältnisse gar nicht so kümmern, sondern das, was wir wollen und für richtig halten, zum Ausdruck bringen, weil es eben einen Widerhall findet bei den anderen Menschen. Und das ist vielleicht das, was wir in den letzten Jahrzehnten seitdem zu wenig gemacht haben, weil wir zu stark eben auf Machtverhältnisse geguckt haben, sich uns dann dadurch auch regelmäßig haben entmutigen lassen. Weil auch wenn nur Einzelne etwas zum Ausdruck bringen, dann kann das schon ein Widerhall finden, der die gesellschaftliche Situation verändert. Also das ist vielleicht so ein bisschen für mich auch eine Lehre. Also im Grunde haben wir immer noch dieselben, also ganz verwandte Themen wie damals. Gerade die Ökologie zum Beispiel. Es ist eine unheimliche Zerstörung unserer Naturgrundlagen im Gange. Insektensterben ist ein Beispiel. Und durch die Anreizsysteme, die wir heute haben mit der Anhäufung von Vermögen, von Gewinnen, ist auch einfach dieses Streben, es ist zerstörerisch natürlich sehr stark unterstützt, und das Grundeinkommen hat aus meinem Verständnis heraus auch eine sehr große ökologische Komponente beinhalten, je nachdem, wie es gestaltet wird. Ich glaube, jetzt machen wir wieder Musik. Der nächste Titel ist Modern Life von The Candids. We'll be right back. Der Geist von 68 und das Grundeinkommen war unser heutiges Thema und wir haben versucht, das ein wenig auszubreiten. Anfänglich, wahrlich, denn es wäre so breit. Leider ist der inhaltliche Teil jetzt schon von unserer Sendung zu Ende und wir sind jetzt schon bei den Hinweisen und Aktuellen angekommen. Und ich darf dich, Margit, bitten, den Anfang zu machen. Genau. Das 95. BGE-Café findet statt am Samstag, den 2. Juni 2018 von 13 bis 15 Uhr im Sachs in der Hans-Sachs-Straße 5 im Glockenbachviertel in München. Und dann findet am Mittwoch, den 13. Juni 2018 zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr ein Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München statt, und zwar ausgerichtet von Mitgliedern der Initiative Grundeinkommen München, einer freien und unabhängigen Gruppierung von Menschen. So schreiben sie uns. Und sie schreiben noch dazu, in der Notwendigkeit der Veränderung unserer Gesellschaft und der Welt sehen wir die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens als eine Möglichkeit von großer und weitreichender Kraft, ohne sie als Allheilmittel zu verklären. Gut, also am Mittwoch, den 13. Juni 2018, 18 bis 20.30 Uhr, und zwar in dem Café 5 vor 12, Dein Feldcafé, Georgenschweigstraße 26. Also das heißt so, 5 vor 12, Dein Feldcafé, Georgenschweigstraße 26. So, dann haben wir die Gruppe BGE4U am Donnerstag, den 21. Juni von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Jetzt wieder im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude. Den Raum wie immer im Aushang. Und es ist ein offenes Treffen, kann jeder hinkommen. Hier gibt es dann noch am Sonntag, den 27., also den kommenden Sonntag, einen Sharewalk für Kulturimpuls bedingungsloses Grundeinkommen. Das Gleiche wird auch gemacht am 24. Juni. Und zwar Treffpunkt ist für Kunst und Spiel in der Leopoldstraße 46, bei jedem Wetter und vielleicht einen Regenschirm mitbringen und auf jeden Fall einen kleinen Klappstuhl, denn es handelt sich um einen Sharewalk. Also ja. Ein Stuhl. Nein, Gang ist nicht richtig. Wo man so als in der Schlange praktisch, ja. Ne, so ja. Vorgeht. Ja. 14 bis 14.45 Uhr, genau. Genau. Ich möchte noch auf ein Buch hinweisen von Gretchen Dutschke, das jetzt gerade herausgekommen ist. Es heißt 1968, worauf wir stolz sein dürfen. Es ist im Verlag Kursbuch Edition zum Preis von 22 Euro erschienen. So, und dann lassen wir jetzt schon Musik im Hintergrund laufen und dann beginne ich schon mit den abschließenden Themen. Genau. Und zwar im Hintergrund spielt jetzt der Musiker Lustada David und der Titel heißt Une vie du roi, also das Leben des Königs. So, also weitere Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Ja, Sie hörten hier eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer, Jürgen Greiner und unser Gast heute war Helga Dorries. Vielen Dank. Ja, danke. In der Technik begleitete uns Carlos Rivares, pardon, und Felix Jakowitz. Die Musikauswahl machte Margit Volk. Und Kommentare und Anregungen können Sie uns schicken an radio@bgemuenchen.de. Nochmals hören Sie die Sendung, wenn Sie etwas verpasst haben. Zum einen mal die Wiederholung heute Morgen früh um 4 Uhr, um 13 Uhr auf DAB Plus hier bei LoRa München. Oder in Kürze bei uns auf der Homepage unter www.grundeinkommen-münchen.de. Die nächste Sendung findet statt am 27.06.2017. Und ja, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit hier für die Sendung. Jetzt auf LoRa München um 20 Uhr erfolgt eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Herzlichen Dank, schönen Abend. Tschüss. Même si je tire en laisse, j'écoute les bons conseils, je vis pour lui, mon Seigneur chéri, mon maître ami.